trennt sich vom Weizen. Ihr macht auch beleidigt, euren Burner an uns könnt ihr heizen. Verteidigt doch euer stinkendes Loch. Fabrik, Schloss, Kakerlaken, unser Rhyme schlägt ein wie ein Kinnhaken. Vom Gesangsverein direkt zum Todeskandidaten. Lasst die Finger vom Mike oder wir holen den Leichenwagen. Ihr seid nicht tight, zum Rappen fehlen euch Skills als Zutaten. Wir leben Hip-Hop, während ihr nicht versteht, was nicht geht, dass ich Rap halt nicht um Freundschaft dreht. Die Injektion war für euch wohl zu heftig. Das Projekt Reimschock war berechtigt. Ihr könnt all eure Texte an uns richten. Es reicht ein Burner, um euch zu vernichten. Wir sind Reimschock, Hip-Hop mit Niveau. Weil ihr beide habt die Angst vor der Show. Ihr könnt all eure Texte an uns richten. Es reicht ein Burner, um euch zu vernichten. Wir sind Reimschock, Hip-Hop mit Niveau. Weil ihr beide habt die Angst vor einer Live-Show. Ihr glaubt, Untergrund bedeutet, euren Sound geheim zu halten. Doch die Wahrheit ist, ihr konntet euch am Mic noch nie entfalten. Deshalb habt ihr Angst vom Live, eure Texte sind nur Scheißdreck. Von jeglichem Anspruch seid ihr weit weg. Zuerst erzählst du, dein Name ist Egoflex, doch wir merkten es. Du beitest Ecofresh, Ego-Checks, löst erstmal dein Ego-Komplex. Das fällt einem auch schwer, 7 Jahre ohne Sex. Da wird man schnell zum Transvestiten, Chris, crazy, crazy, ill. Hast du uns noch mehr zu bieten, außer dein Chamäleon am Karaoke-Mikrofon? Für dich Brotzeit im Sieg gibt's jetzt Bühmenü. Das Saal gefronte im rosa Tütü. Eure Namen sind Missraten, nennt euch Hip-Hop-Beat-Piraten. Ihr scheiß Kakerlaken. Ihr könnt all eure Texte hören und sichten. Es reicht ein Burner, um euch zu vernichten. Wir sind Rhyme, Schock, Hip-Hop mit Niveau. Weil ihr beide habt die Angst vor der Show. Ihr könnt all eure Texte an uns richten. Es reicht ein Burner, um euch zu vernichten. Wir sind Rhyme, Schock, Hip-Hop mit Niveau. Weil ihr beide habt die Angst vor einer Live-Show. Wir tragen Hip-Hop im Herzen und ihr höchstens im Arsch. Euer Style klingt wie ein Rap von Huma und Mars. Eure Rhymes sind die reinste Blamage. Prüft euch selbst mit der Gewissensfrage. Für geklaute Beats gibt's halt keine Gage. Geht Battle in der Fußgängerpassage. Legt das Mikrofon beiseite, Schluss mit Beats klauen und biten. Entwickelt euch weiter, benutzt den Hip-Hop DJ. Rhyme Shock hat das nicht nötig. Shock Talk ist so unser DJ. Ihr könnt all eure Texte an uns richten. Es reicht ein Burner, um euch zu vernichten. Wir sind Rhyme, Schock, Hip-Hop mit Niveau. Weil ihr beide habt die Angst vor der Show. Ihr könnt all eure Texte an uns richten. Es reicht ein Burner, um euch zu vernichten. Wir sind Rhyme, Schock, Hip-Hop mit Niveau. Weil ihr beide habt die Angst vor einer Live-Show. Ihr könnt all eure Texte an uns richten. Es reicht ein Burner, um euch zu vernichten. Wir sind Rhyme, Schock, Hip-Hop mit Niveau. Weil ihr beide habt die Angst vor der Show. Ihr könnt all eure Texte an uns richten. Es reicht ein Burner, um euch zu vernichten. Wir sind Rhyme, Schock, Hip-Hop mit Niveau. Weil ihr beide habt die Angst vor einer Live-Show.